Check. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Soundcheck. Als Konzertführer betätigt sich in den beiden folgenden Stunden Michael Frank. Let's do it! Do it! Yeah! Iggy Pop mit dem Titelsong seines 88er Albums Instinct, aufgenommen während der, wie man heute so schön sagt, Tournee zur aktuellen CD 1988 in Boston. 7 Songs von der damaligen Studioproduktion sind jetzt auch in Live-Versionen zu haben. Auf einer jener wundersam durch gesetzliche Lücken schlüpfenden Live-Platten, die den großen Vertragsfirmen der Musiker nun schon seit mehreren Jahren ein Dorn im Auge sind. Nach wie vor sind sie aber ganz legal in Plattenläden oder über Mailorder erhältlich. Die Tonqualität solcher Platten reicht oft nicht an die glasklare Soundperfektion aufwendig nachpolierter offizieller Live-Platten heran. Trotzdem klingt die überwiegende Mehrheit der von kleineren Firmen angebotenen, selteneren Live-Aufnahmen noch immer besser als viele echte Bootlegs, über die man sich früher als Sammler dennoch gefreut hatte. An dem Sound der eben gehörten Iggy Pop Live-CD gibt's für meine Ohren eigentlich gar nichts auszusetzen. Vermutlich wurde der Sound direkt vom Mischpult abgenommen. Vielleicht war der Soundmixer bestechlich. Die meisten solcher Aufnahmen sind aber ganz einfach Mitschnitte von Live-Konzerten, die unter professionellen Bedingungen ursprünglich fürs Radio gemacht worden sind. Bei dem Konzert der Red Hot Chili Peppers im Oktober 91 in Omaha, Nebraska, stand aber einfach jemand mit einem Aufnahmegerät im Westentaschenformat im Publikum. Als die ersten Platten mit Studio- und Live-Material der obskureren Art erschienen, hieß es, das sei nur möglich, weil die Sachen schon 20 oder 25 Jahre alt seien. Musik aus den Anfangstagen der Beatles und Stones etwa. Heutzutage sind die diversen Anbieter solcher Live-Mitschnitte indes mindestens so flink wie die großen Vertragsfirmen der Starbands. Cure vom Sommer 92 in den USA oder Bob Dylan Kein Problem. Auch eine Doppel-CD von Little Village mit Ry Cooder und Co. ist schon im Handel. Noch nicht einmal ein Jahr her ist es auch, dass John Cale mit seinem Soloprogramm in der Live Music Hall in Köln auftrat. Und wieder war jemand mit einem portablen Aufnahmegerät dabei. Und voilà, 16, 17 Minuten von diesem Kölner Konzert finden sich auf der CD Broken Hearts, Two Concerts in Germany. Der Löwenanteil der CD, nämlich die restlichen ca. 33 Minuten, stammen von einem Konzert aus dem Jahre 1984. Dreisterweise behauptet das Cover, diese Aufnahmen wären in Bochum in der Zeche gemacht worden. Tatsächlich handelt es sich aber um Ausschnitte aus dem Rockpalast-Auftritt Cales anno 1984. Cale-Fans, die damals den Auftritt der Cale-Band aus dem Radio aufgenommen haben, dürften sich nach dem Kauf dieser CD wohl ziemlich übervorteilt fühlen. Ansonsten wäre diese CD also nicht weiter erwähnenswert, zumal es einen tontechnisch überlegenen Mitschnitt der 92er Solotour ja ganz offiziell auch noch gibt. Zwei Stücke dieses Soloprogramms finden sich allerdings nur auf der CD mit den Konzertausschnitten aus Köln. Broken Hearts ist eines davon. Es ist einer der schönsten Songs von Cale und schon beim Konzert selber in der Halle habe ich aufgehorcht, als Cale die Zeilen sang: Broken hearts are good for business these days. Broken hearts are good for business always. Gebrochene Herzen sind gut fürs Geschäft in diesen Tagen. Sie sind immer gut fürs Geschäft. This song is from a piece I wrote with Bob Newworth called Last Day on Earth. It's a love song from it called Broken Hearts. Thank you. Of your love. Nach John Cale aus dem Jahre 1992 waren die Doors mit einem Song zu hören, der meines Wissens nie auf einer offiziellen Doors-Platte erschienen ist. Someday Soon wurde laut Cover im Juni 1970 in Seattle mitgeschnitten. Je mehr solcher Doors-Live-Aufnahmen auftauchen, desto gnadenloser wird aber auch Morrisons Neigung zu manchmal nur noch peinlicher Reimerei deutlich. Um technische Probleme zu überbrücken, glänzt Morrison auf dieser Scheibe zum Beispiel mit den Zeilen Adolf Hitler is still alive. I slept with her tonight. Kill Your Idols tönten dann Sonic Youth. Raue Klänge von einer CD mit Live-Material aus den Niederlanden und den USA. Das meiste wurde, wenn man dem Covertext glauben will, 1985 aufgenommen, also noch zu einer Zeit, als Sonic Youth noch bei diversen Indie-Firmen Platten veröffentlichten. Sieht man den demnächst erscheinenden Sonic Youth-Film, der bei der 91er-Tour mit Nirvana, Dinosaur Jr. und Co. entstanden ist, kann man übrigens verblüfft feststellen, dass Sonic Youth solch derben Sounds nicht abgeschworen haben, obwohl das viele vorausgesehen hatten, als die Band zu einem Major-Label wechselte. Die bewusst amateurhafte Schnitttechnik des Films ist mittlerweile auch schon MTV-fähig geworden. Provokation lässt sich eben auch ganz gut verkaufen. Immerhin noch besser als die Reichsparteitag-Begeisterung der Massen, wie sie in dem letzten AC/DC-Live-Video präsentiert wird. 1979 waren AC/DC dagegen zwar auch schon für millionenfache Plattenumsätze gut und die Ruppigkeiten der Band waren auch damals sicher schon inszeniert, trotzdem klang das Ganze noch dreckiger. Bon Scott, der erste Sänger der Band, war ja auch noch dabei. Well, thank you very much. We have a song for all of the delinquents out there tonight. And this one's called Problem Child. Oh, That's good. This one's called Bad Boy Boogie. Ja, soweit Bon Scott und AC/DC 1979 in den USA. Die meisten der hier vorgestellten Live-CDs kosten den Kunden um die 30 D-Mark. Es gibt aber auch Anbieter, die generell mit einem Billigpreis kalkulieren. Das sieht man in Hüllen der CDs zwar auch an, und die Angaben über Ort und Datum der Konzerte sind auch mitunter recht unbefriedigend. Der Klang der Aufnahmen muss darunter aber nicht unbedingt leiden. Von den Neville Brothers gibt es zum Beispiel ein Radiokonzert aus Chicago. Damals hatte gerade die kommerziell erfolgreiche Phase der Band mit dem Album Yellow Moon begonnen. Da will eine der Platten, die so besonders preiswert sind, gar nicht in dem CD-Player sich drehen. Inzwischen kann man von diesem Konzert der Neville Brothers erzählen, dass sie, wie das mal für amerikanische Verhältnisse so üblich ist, bei jeder Gelegenheit darauf hinwiesen, dass diese neuen Songs auf ihrem Album Yellow Moon zu hören sein werden oder schon zu hören sind, weil es damals ja gerade auf den Markt gekommen ist. Und der Blick zur Technik zeigt, dass die Platte sich jetzt dreht. Ever since, oh, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, just it will. It's been too hard living, oh, but I'm afraid. Cause I don't know what's up there beyond the sky. Oh, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. When I go to my brother, and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me. Right down on my knees. Oh, there's been time that I thought I couldn't live for long. But now I think I'm able to carry on. Oh, it's been a long time I'm coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Blow a little wild, Mitchell. Long time coming. wonderful. Thank you. Yeah. Well, y'all think that was beautiful? Well, check this out right here. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans before I love you. Got me way down here. Got me way down here. Got me way down here about the rolling fog between the back door. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans before I love you. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. Let the county phone me back to California. Yeah, treat me like a dog, baby, please don't go. Baby, please don't go. No, I feel right now. Yeah, I'm baby. Leaving. Yeah. On bed night train. Ooh, ooh. It is not bad. Not bad. Not bad, not bad, not bad, not bad. Be your woman, I'm gone. You woman, I'm gone. You woman, I'm gone, woman, I'm gone. You woman, I'm gone. You have the county phone. You man and lover. The county phone. Ooh. Baby, please don't go. Yeah, yeah. Baby, please don't go. Yeah, yeah. Baby, please don't go. Back to New Orleans, you know I love you so, baby. I'm talking to you. I'm talking to you, baby. I'm begging you, baby. Please don't go. I don't want me. I love you so. I love you so. I love you so, so. Mm-hmm. Thank you, man. Thank you very much. You know, that thing about old time, don't you? You go way back, you know, back to old, you know, back in New York and in the village. Well, Goodest Folk City, I don't know if you remember the old club. Yeah, no, I remember. I must first met you in London. Yeah, I know. I'm right. Oh, you hang around there, I mean, Bob Dylan and all that. Oxford Street. Yeah, you know. Yeah. Bloomsbury. Yeah, I think old Bob was living there then, Bob Dylan. Oh, yeah, yeah. I discovered him after I put him on the stand then. Really? That Goodest Folk City, he was hanging out with Harvey. Yeah, it's still Wednesday evening. Yeah. Thank you. Ja, auch das ist Live-Atmosphäre, allerdings ganz privater Natur. Irgendjemand hat John Lee Hooker und Van Morrison beim ungezwungenen Musikmachen und Austauschen von Erinnerungen belauscht. Vielleicht anlässlich einer Fernsehdokumentation, wer weiß. Leider geizt das Cover der CD Van Morrison meets Bob Dylan und John Lee Hooker ausgerechnet bei diesen Stücken mit den nötigen Informationen. Die Musik und die Gefühle, die sie vermittelt, sprechen aber eigentlich für sich. Ob es dann auch wirklich Bob Dylan ist, den man bei dem nächsten Song, Crazy Love, an der zweiten Gitarre und mit Background-Gesang hört, ist bei so schöner Musik auch nicht mehr wichtig. I can hear her heartbeat from a thousand miles. In the heaven open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. And I run into her like a river song. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. Find such a humor when I'm feeling low down. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in the night like a thief. She give me love, love, love, love, crazy love. She give me love, love, love, love, crazy love. Yeah, I need her in the daytime. And when I'm returning from so far away, yeah, but some sweet loving brighten up my day. Yeah, it make me righteous. Yeah, it makes me whole. Yeah, it make me mellow down into my soul. Yeah, you give me love. Van Morrison und angeblich oder tatsächlich Bob Dylan mit Crazy Love. Diese CD ist gerade wegen der ungezwungenen Duo-Stücke eine wirkliche Entdeckung in den letzten Wochen für mich gewesen. Deshalb auch noch ein Ausschnitt aus dieser CD. Diesmal wieder die Kombination Van Morrison mit John Lee Hooker und einigen gefiederten Mitmusikanten. Don't Look Back, ein Song mit einem ganz sensiblen Dialog der beiden gegen Ende. Look back. Over the day. Cannot live in a day gone by, gone by. You cannot live in the past. I know, I know. So many people try to live, live. In the past, and don't look back. Don't look back. Don't look back. Live on, live on. Look back, oh, the days, oh, yesterday. don't look back, look back. Oh, the day. Oh, yesterday. Yeah. Don't look back. You can't live on in the past. Sing the song, my friend. Sing it for me. Oh, those days are gone. Gone away, and it won't be back. So many people crying. So many people trying to live. Still trying to live on in the past. Oh, but those days. So far, those days are gone. Don't look back. Live on for the future. Live on. John Lee Hooker hat zweifellos recht. Edgar und Johnny Winter prangt in großen Buchstaben auf einer Live-CD, die irgendwann in Pittsburgh aufgenommen sein soll. Der Käufer bekommt aber beileibe nicht ein gemeinsames Konzert der Brüder geboten, sondern 5 Titel der Edgar Winter Band und 4 weitere Titel von Johnny Winter, die irgendwann anders aufgenommen worden sind. Einen Titel kennt man schon von einem 71er Mitschnitt der Johnny Winter and Besetzung mit Rick Derringer, und der entstand in Stockholm. Soweit zu editorischer Akkuratesse. 3 Titel der CD präsentieren Johnny Winter allerdings in überschäumender Spielraune, zum Beispiel Bad Luck Situation. Yeah. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde einer der Gründe, weswegen sich für Hendrix-Fans die Anschaffung einer neuen CD mit Ausschnitten aus dem Woodstock-Auftritt lohnt. Der Song Fire. Ich dachte eigentlich, die 23. oder 24. Version dieses Hendrix-Standards könnte eigentlich auch nichts Unerwartetes mehr bringen. Aber die Energie und Spielfreude, mit der sich Hendrix hier der Gitarrensoli annimmt, ist doch mehr als hörenswert. Like that. I've only one an itch on the side. Let me stand next to you. Let me stand. Let me stand. Listen here, baby. Let's step back so damn crazy. I ain't home and ain't my concern. Play with me and you won't get burned. I've only one an itch on the side. Let me stand next to you.